بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن نام الله سس على بام سس بمهاتسجن الله سزيكم دهيل بمهاتسشكايت نفط النبوفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Verehrte Geschwister, heute inshallah ta'ala machen wir weiter mit der zweiten Grundlage. Die erste Grundlage war die Kenntnis um Allah. Die zweite ist die Kenntnis um die islamische Religion. Und die dritte Grundlage ist die Kenntnis um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir waren bei der zweiten Grundlage stehen geblieben. Und dort haben wir gesagt, dass die islamische Religion bzw. der islamische Dien aus drei Stufen besteht: Islam, Iman und Ihsan. Wir haben letztes Mal den Islam abgeschlossen und wir werden heute inshallah ta'ala mit dem Iman weitermachen und davon inshallah ta'ala die vier Säulen des Iman besprechen. Der Autor sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein, mit allen verstorbenen und lebendigen Muslimen, die noch leben werden. Er sagte, die zweite Stufe der Iman. Der Iman besteht aus über, also ich lese erstmal den Teil vor, den wir inshallah ta'ala heute vorhaben. Ja. Er sagte, rahimahullah, der Iman besteht aus über 70 Stufen. Die höchste Stufe ist die Aussage, es gibt keinen Gott außer Allah. Und die niedrigste Stufe im Glauben ist etwas Störendes vom Weg zu entfernen. Und die Schamhaftigkeit ist auch ein Bestandteil des Iman. Seine Säulen sind sechs, wie im Hadith, dass du an Allah glaubst, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten. Bis dahin haben wir heute vor, aber ich lese den Hadith trotzdem zu Ende. An den letzten Tag und der Glaube an das Schicksal, sei es gut oder schlecht. Wie wir schon mehrmals mitbekommen haben, unterscheiden wir bei den Begriffen immer von der sprachlichen Bedeutung und von der die trennen wir von der religiösen Bedeutung. Zum Beispiel, wir sind jetzt beim Iman. Iman kommt vom arabischen Verb amana. Amana heißt auf Arabisch etwas für wahr halten. Jemandem glauben. Auf Arabisch saddaqa. Und so kommt es auch im Koran al-Karim vor. In Surat Yusuf sagten die Geschwister von Yusuf, nachdem sie Yusuf entführt haben und behauptet haben, dass er von einem Wolf gefressen worden sei, sagte sie zu ihrem Vater, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Du wirst uns dennoch nicht glauben, selbst wenn wir die Wahrheit sprechen würden. Und dieses Wort, du würdest uns dennoch nicht glauben, dieses Glauben bedeutet auf Arabisch Mu'min. Und insofern wissen wir, dass die sprachliche Bedeutung bedeutet Glauben. Und dementsprechend, wenn man es jetzt in die deutsche Sprache übersetzt, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn wir einen Begriff haben, der für alle Muslime gleichermaßen verwendet wird. Aber übersetzt ist Iman Glaube. Aber als Fachwort natürlich müssen wir natürlich das Wort dann anders definieren. Denn als Fachwort verstehen wir unter Iman mit dem Herzen zu glauben, mit der Aussage zu bestätigen und mit dem Körper zu handeln. Mit dem Herzen zu glauben, das ist ein Drittel. Mit der Aussage zu bestätigen, das ist das zweite Drittel. Und mit dem Körper zu handeln, das ist das dritte Drittel. Und hieran erkennen wir, dass es eine Überschneidung gibt zwischen der sprachlichen und der religiösen Bedeutung, und zwar im ersten Drittel. Insofern ist es keine falsche Übersetzung, sondern es ist eine sprachlich korrekte Übersetzung, Iman mit Glaube wiederzugeben. Und wenn es religiös betrachtet wird, dann ist es eine unvollständige Übersetzung. Der Autor natürlich spricht hier über Al-Ghaib, über etwas. Ghaib ist alles, was man nicht sehen kann und nicht wissen kann. Es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala teilt es einem mit. Und er redet hier davon, dass der Iman aus über 70 Stufen besteht. Das arabische Wort für über bedeutet bid'a. Und das Wort bid'a ist eine Zahl zwischen 3 und 9. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das mitgeteilt. Deswegen konnte der Autor wissen, aus wie vielen Stufen der Iman besteht. Weil so heißt es in einem Hadith in Sahih al-Bukhari. Und was ist der Zusammenhang zwischen den Säulen des Iman und den 70 Stufen des Iman? Denn wir alle haben gelernt, dass der Iman aus 6 Säulen besteht. Wir sagen, diese 6 Säulen, sie bilden die Grundlage des Iman. Das heißt, alle anderen Teile des Iman basieren auf diesen 6 Säulen, auf diesen 6 Pfeilern, auf dieser Grundlage. Insofern ist der Iman nicht vorstellbar ohne diese 6 Säulen. Also wie soll ein Mensch an den Koran al-Karim glauben, was ja ein Teil des Glaubens an die 6 Säulen ist, und er glaubt nicht an Allah? Unmöglich, das Buch kommt von ihm. Er glaubt nicht an die Engel, ist unmöglich, denn die Engel sind im Koran erwähnt und so weiter und so fort. Okay? Deswegen diese Sachen sind, oder diese Säulen sind, die einen hängen mit den anderen zusammen. Okay, und diese 70 Stufen, naja, daran erkennen wir die Stärke des Glaubens des gläubigen Menschen, denn je mehr, je weiter man oben auf der Skala ist, desto gläubiger ist man. Deswegen glauben wir als Sunniten fest daran, dass der Glaube unterschiedlich stark ist und dass der Glaube durch gute Taten mehr wird und durch schlechte Taten weniger wird. Das ist ein wichtiges Prinzip, das sich im Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam häufig wiederfindet. Okay, der Autor sagte, der Iman besteht aus über 70 Stufen. Die höchste Stufe ist die Aussage, es gibt keinen Gott außer Allah, also La ilaha illallah. Und die niedrigste Stufe im Glauben ist, etwas Störendes aus dem Weg zu entfernen. Und das ist zweifellos aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnommen, denn es gehört auch zu Al-Ghaib. Wie soll man wissen? Und hieran erkennen wir, liebe Geschwister, dass man, wenn man über den Islam spricht, dass man auf keinen Fall reden soll, ohne dafür einen handfesten Beweis zu haben. Aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder darüber hinaus, dass man einen vertrauenswürdigen, kenntnisreichen Gelehrten zitiert. Aber ansonsten darf man nicht von sich selbst heraus reden über die islamische Religion, denn wie Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß uns mitteilte, wird jeder Mensch nach dem, was er gesagt hat, gefragt werden. Und sobald man sich über Allah äußert, ist eine gewaltige Angelegenheit und man wird danach gefragt werden und man soll sich gut darauf vorbereiten, bevor man irgendetwas sagt. Deswegen ist man immer auf dem sichereren Weg, wenn man gefragt wird und nicht weiß, was man sagt. Ich weiß nicht. Außerdem lernen wir hier daraus, dass die Gelehrten so verfahren sind, so verfahren haben. Die Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein, alles, was er hier sagt, hat einen handfesten Beweis. Auch wenn er ihn nicht unbedingt erwähnt. Er erwähnt hier keinen Hadith. Er sagt nicht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt, weil ist doch logisch, kein Mensch wird über Al-Ghaib sprechen, ohne dafür einen handfesten Beweis zu haben. Wenn er ein vertrauenswürdiger Gelehrter ist, wie in diesem Fall, zweifellos. Tayyib, die höchste Stufe vom Iman ist La ilaha illallah. Alhamdulillah ist sie die höchste und zugleich die einfachste. Sie ist die höchste natürlich, weil davon der gläubige Mensch davon sein Jenseits abhängt, davon hängt sein Islam ab. Dadurch tritt er in den Islam ein. Wenn er diese Sache verwirft und leugnet, tritt er dadurch aus dem Islam aus. Und La ilaha illallah ist das Wort, das so manch einen am Tag der Auferstehung erretten wird. Selbst wenn ihr kennt den berühmten Hadith Al-Bitaqa, dieser berühmte Hadith, wo ein Mensch so viele Sünden begangen hat, dass seine Sünden 99 Rollen gefüllt haben. Und jede einzelne Schriftrolle, wenn man sie ausbreitet, ist sie so lang, wie das Auge sehen kann. Und all diese Sünden, die er begangen hat, dieser Hadith, wie gesagt, erweckt sehr viel Hoffnung im Herzen eines gläubigen Menschen. All diese Sünden, die er begangen hat, werden aufgewogen durch ein einziges Wort, das dieser Mensch gesprochen und bezeugt hat. Und zwar, La ilaha illallah. Und das zeigt die Wichtigkeit dieses Wortes. Und das zeigt, dass der gläubige Mensch immer Hoffnung hat auf die Vergebung Allahs, immer Hoffnung hat auf das Paradies Allahs. Denn dieses Wort hat er sicher. Solange er kein Heuchler ist, so hat er dieses Wort sicher. Und er soll fest daran glauben. Und er soll fest auch daran glauben, dass ihm dieses Wort, inshallah ta'ala, auch erretten wird. Und zweifellos glauben wir daran, dass jeder Mensch, der dieses Wort verinnerlicht hat und daran fest glaubt, eines Tages errettet werden wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt keinen Gott außer Allah, das ist die höchste Stufe. Und dann sagt er gleich, die niedrigste Stufe im Glauben ist etwas Störendes vom Weg zu entfernen. Aus diesem etwas Störendes im Weg zu entfernen, das kann alles Mögliche sein. Es kann sich um einen Stein handeln. Es kann sich um einen Baum handeln, der den Weg der Menschen versperrt. Es kann sich um einen Ast handeln. Es kann sich um ein verendetes Tier handeln. Oder was auch immer. Es kann sich auch um ein Loch handeln, das man zugräbt. Egal was. Dieses zeigt eindeutig der Madhab der Ahle Sunnah und Jama'a. Und zwar, dass die Taten Teil des Iman sind. Und denn dieser Hadith ist eindeutig diesbezüglich. Das ist auch einer der Beweise. Und deswegen wird dieses Buch auch in den Kapiteln über den Iman erwähnt als Beweis dafür. Etwas Störendes aus dem Weg der Menschen zu entfernen, ist an sich eine großartige Tat. Denn diese Tat, liebe Geschwister, es gibt nämlich zwei Arten von guten Taten. Die erste Art von guten Taten sind diejenigen Taten, von denen nur du selbst profitierst. Das heißt, nur selbst hast davon einen Nutzen. Und die zweite Art von guten Taten sind diejenigen Taten, von denen mehrere Leute profitieren. Also nicht nur du selbst, sondern auch andere. Welchen Nutzen haben wir daraus, dass wir die Taten in diese zwei Teile teilen? Und zwar, wenn es darauf ankommt und man nicht beide Taten verrichten kann. Du kommst in eine Situation, wo du dich entscheiden musst. Sollst du jetzt ein Sunnah-Gebet verrichten oder sollst du deinen gläubigen Geschwistern bei irgendeiner Aufgabe helfen? Dein Bruder hat ein Problem, dein Bruder braucht dich und sein Problem ist jetzt akut. Er hat jetzt die Sorge. Jetzt kannst du ihm diese Sorge bi'idhnillah wegnehmen. Dann zweifellos ist es besser, seinem Bruder zu helfen und ihm beizustehen, als dieses freiwillige Gebet zu verrichten. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch einmal zwischen zwei Parteien Frieden gestiftet. Und das war Grund dafür, Entschuldigung, er hat einmal sallallahu alaihi wasallam, als Leute kamen, um mit ihm über den Islam zu reden, ihm Fragen zu stellen, hat er einmal sein freiwilliges Gebet ausgelassen und später dann nachgeholt, alayhi salatu wassalam. Und das zeigt eindeutig, dass noch eine zweite Regel, und zwar wenn man in die Situation kommt und man nicht beide Taten machen kann, wir haben gelernt, man macht natürlich die Tat, von der andere Leute von der mehrere Leute profitieren, die zieht man vor, die Tat, von der man nur selbst profitiert. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie man jetzt abwägen kann. Und zwar, wenn man zwei Taten hat und die eine Tat lässt sich nur jetzt sofort verrichten und bei der anderen Tat hat man Zeit, dann macht man diejenige Tat, die man jetzt sofort verrichten muss und schiebt diejenige Tat hinaus, bei der man Zeit hat. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal zwischen zwei Parteien Frieden gestiftet. Und dann hat er sallallahu alaihi wasallam das Gemeinschaftsgebet hinausgeschoben. Und warum? Weil das Gemeinschaftsgebet zu Beginn der Zeit zu verrichten, ist eine Sunna. Aber wenn es einen Konflikt gibt, so muss dieser Konflikt jetzt gelöst werden, damit nicht dadurch etwas noch Schlimmeres entsteht. Wie gesagt, all das kann man aus solchen Sachen ableiten, aus der Sunna unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Also die höchste Stufe ist La ilaha illallah und die niedrigste ist es, und hier erkennen wir, bei der höchsten Stufe, da gibt es keinen Spielraum. Man muss diese höchste Stufe in seinem Herzen haben, muss diese höchste Stufe in Wort und Tat umsetzen. Aber was die niedrigste Stufe angeht, wenn eine Person einen störenden Gegenstand nicht aus dem Weg räumt, so wird kein Mensch auf die Idee kommen und sagen, dass diese Person kein gläubiger Mensch ist. Sondern wir werden sagen, sein Glaube ist unvollkommen. Sein Glaube ist unvollkommen. Und jemand, der solche störenden Gegenstände aus dem Weg räumt, ist zweifellos vollkommener als jemand, der dies eben nicht macht. Dann heißt es weiter in der Aussage, die wie gesagt ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, die Schamhaftigkeit, al-Haya'u, ist ein Bestandteil des Iman. Ist ein Bestandteil des Iman. Schamhaftigkeit wird im Arabischen als auch im Deutschen ähnlich bzw. gleich definiert. Und ich habe einfach mal jetzt eine Definition schnell im Deutschen herausgeholt, aber ich werde gleich sagen, warum es das gleiche, wie es im Arabischen ist. Und zwar heißt es in einem Wörterbuch, Schamhaftigkeit ist ein angstbesetztes Empfinden, das ist also ein Gefühl, das mit Angst verbunden ist, das meist durch eigenes oder von anderen beobachtbares Fehlverhalten ausgelöst wird. Also jemand verhält sich falsch, dadurch, entweder man selbst verhält sich falsch, indem man in der Öffentlichkeit irgendetwas macht, was die Blicke der Leute auf einen lenkt und was man eigentlich nicht möchte, oder jemand anderes macht es, dann schämt man sich vielleicht sogar für diese andere Person. Also nochmal ein angstbesetztes Empfinden, das meist durch eigenes oder von anderen beobachtbares Fehlverhalten ausgelöst wird, durch das man deren Achtung zu verlieren droht. Durch das man deren Achtung zu verlieren droht. Das heißt, man hat Angst davor, die Achtung anderer Leute einem gegenüber zu verlieren. Man hat Angst davor, dass die anderen einem nicht mehr achten, nicht mehr respektieren. Und das ist auch das Gleiche, was man im Arabischen meint mit Muru'ah, eben, dass man, wie heißt es, Muru'ah ist das sittliche Verhalten. Ja. Und deswegen ist es, wie gesagt, das, was wir unter Schamhaftigkeit verstehen. Und deswegen, jemand, der sich schämt, hat mehr Glaube als jemand, der sich nicht schämt. Aber natürlich, Schamhaftigkeit, manchmal die Menschen bezeichnen etwas als schamhaftig, was aber gar nicht der Fall ist. Also wenn eine Person zum Beispiel sagt, ich schäme mich, kurze Hosen zu tragen, weil das bei uns nicht üblich ist, dann sagen wir, das ist zweifellos Teil des Glaubens. Aber wenn eine Person zum Beispiel sagt, ich schäme mich, einer anderen Person, die fastet, Essen zu geben, denn dadurch bekomme ich die gleiche Belohnung wie der Fastende, obwohl ich selbst nicht gefastet habe, dann sagen wir, das ist eine falsche Scham. Sondern richtige Scham bedeutet, wie gesagt haben, dass man Unsittliches vermeidet. Das ist, was man unter Schamhaftigkeit versteht. Und natürlich Unsittliches im islamischen weitesten Sinne, weil was ich damit sagen will, ist, dass in manchen Gesellschaften gilt zum Beispiel Zina, Gott bewahre, als etwas Unsittliches. Also nicht als Haram, sondern als etwas Unverschämtes. Macht man nicht. Okay? Dann ist trotzdem im Islam, ist trotzdem Haram. Also die islamischen Gesetze werden nicht durch das, was verboten ist, bleibt verboten. Und das, was wajib ist, bleibt wajib, egal wie die Gesellschaft das sieht. طيب. Wie gesagt, die Schamhaftigkeit ist auch ein Bestandteil des Glaubens. Und jetzt sagt der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm zufrieden sein, seine Säulen sind sechs. Okay. Seine Säulen sind sechs. Und die sechs Säulen des Iman kennen wir natürlich aus dem berühmten Hadith von Umar ibn al-Khattab, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm zufrieden sein, den er jetzt gleich teilweise zitiert. Aber ich wollte nur sagen, 70 Teile. Zu den 70 Teilen gehört zum Beispiel auch das Salah. Denn der Prophet, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah in Vers 143, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, Allah wird nicht zulassen, dass eure Gebete verloren gehen, beziehungsweise, dass euer Iman verloren geht, heißt es wortwörtlich. Und wir haben gesagt, dass mit dem Iman in dieser Ayah in Surah Al-Baqarah das Salah gemeint ist, wie wir gestern bereits erwähnt haben. Das heißt also, zu diesen 70 Teilen, Allahu A'lam, welche Teile das alle genau sind, aber wir sagen, alle guten Taten, wer es gehören zum Iman zweifellos dazu. طيب, seine Säulen sind sechs, wie es im Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu anhu heißt, der berühmte Hadith, bei dem Jibril alayhi salatu wassalam in der Gestalt eines Menschen in die Gesellschaft des Propheten sallallahu alayhi wasallam gekommen ist, ohne dass jemand wusste, wer diese Person wirklich ist, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, was ist Islam? Und dann wurde er gefragt, was ist Iman? Und dann antwortete er, genauso wie der Autor hier das hier geschrieben hat, er sagte, dass du an Allah glaubst, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten, an den letzten Tag und der Glaube an das Schicksal, sei es gut oder schlecht. طيب. Wir wollen jetzt wissen, wenn jemand sagt, ich glaube an Allah, ich glaube an die Engel, ich glaube an die Bücher, ich glaube an die Gesandten, ich glaube an den jüngsten Tag oder den letzten Tag, ich glaube an die göttliche Vorherbestimmung. Ist das nur ein Wort, das er spricht? Oder steckt da mehr dahinter? Woher weißt du, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du tatsächlich an Allah glaubst? Und dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, wie dass er auch die Heuchler machen. Denn die Heuchler, die Munafiq, der Unterschied, was ist der Unterschied zwischen uns und ihnen, wenn wir sagen, Glauben bedeutet zu sagen, ich glaube an Allah? Das ist kein Unterschied, weil das machen sie ja auch. Also muss mehr dahinter stecken. Deswegen sagen wir, wenn wir sagen, man glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala, dann meint man damit vier Dinge. Erstens, man glaubt an die Existenz Allahs subhanahu wa ta'ala. Zweitens, man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Rabb ist. Das ist das, was wir unter Rububiyya verstehen. Drittens, man glaubt daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Ilah ist. Ilah, der einzige, also Gott. Und das ist, was wir verstehen unter Uluhiyya. Und viertens, man glaubt daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala Namen und Eigenschaften hat, die er sich mit niemandem teilt. Nichts ist ihm gleich, doch ist er der Allhörende und der Allsehende. Das heißt, wir glauben an die Namen und Eigenschaften Allahs, so wie es im Detail an anderer Stelle also erklärt wird. Wie gesagt, eines der wichtigsten Prinzipien, dass Allah subhanahu wa ta'ala, egal was du ihm zuschreibst, durch den Koran, durch die Sunna, dennoch gleicht er nicht seinen Geschöpfen, subhanahu wa ta'ala. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr detaillierter rein. Wir sagen, diese vier Dinge, die Existenz natürlich, die drei Kategorien des Tawhid, da werden wir jetzt nicht näher darauf eingehen, darauf können wir, da sind wir näher auf Eingang bei anderen Aqidah unterrichten. Und auch am Anfang schon. Wir reden jetzt über die Existenz. Die Existenz, liebe Geschwister, das heißt zu glauben, dass es Allah subhanahu wa ta'ala gibt, das kann man durch vier verschiedene Beweise aufzeigen. Es gibt vier unterschiedliche Beweise, Wenn jemand dich fragt, warum glaubst du an Allah, Azza wa Jal, kannst du ihm sagen, aus viererlei Gründen. Oder aus viererlei unterschiedlicher Arten von Gründen. Gründe gibt es viele. Erstens die Fitra. Zweitens der Verstand. Drittens die Offenbarung. Und viertens die Empirie. Erstens die Fitra. Zweitens der Verstand. Drittens die Offenbarung. Und viertens die Empirie. Die Fitra, das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir von Geburt an mitgegeben hat. Jeder von uns, jeder Mensch, hat von Geburt an den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala mitbekommen. Und der Beweis dafür ist, dass wir benutzen jetzt natürlich keinen Quellenbeweis. Wir benutzen einen Beweis in der Realität. Ein Beweis in der Realität ist zum Beispiel, dass der Mensch natürlicherweise, wenn er sich in einer Notlage befindet, wendet er seinen Blick gen Himmel und bittet seinen Herrn subhanahu wa ta'ala. Jeder Mensch weiß im Herzen natürlicherweise, dass oben jemand ist, der ihn erschaffen hat und der ihn hört und der ihn sieht und der ihn aus seiner Notlage befreien kann. Und das zeigt sich auch, natürlich davon hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesprochen. Warum? Weil das eine Realität ist. Das eine Realität ist. Und der Mensch ist so. Das ist die Fitra. Wir wissen das natürlich auch durch den Koran. Wir kennen durch den Koran den Ursprung davon. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala, bevor er den Menschen auf die Erde gesetzt hat, hat er vom Rücken Adams seine Nachkommenschaft genommen und zu ihnen gesagt. Seine Nachkommen sind wir alle. Er hat zu ihnen gesagt, Alastu bi rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Qalu bala, sie sagten doch. Und so hat jeder Mensch bezeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Herr ist. Und das zeigt sich in unserer Fitra wieder, die Allah subhanahu wa ta'ala uns natürlicherweise von Geburt an mitgegeben hat. Jetzt kann jemand sagen, ja, aber das ist nicht bei allen Menschen so. Nicht alle Menschen glauben natürlicherweise an Allah. Nicht alle Menschen, wenn du sie sagst, glaubst du, es gibt da jemand oben, der dich sehen kann. Nicht alle werden ja sagen. Und die Antwort lautet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns ja gesagt, dass jeder Mensch gemäß der Fitra geboren wird. Aber im Nachhinein, die Eltern, sie machen aus einem Juden oder Christen oder einen Feueranbeter. Das heißt also, es gibt Einflüsse, die dich von diesem geraden Weg abbringen. Und deswegen ist es die Aufgabe des Koran und der Gesandten und der Duat und so weiter, dass sie den Menschen wieder zu seinem Ursprung zurückführen, zu seiner ursprünglichen Fitra wieder zurückführen. Taib, das ist die Fitra. Zweitens der Verstand. Der Verstand, natürlich für den Verstand gibt es verschiedene Beweise. Ein klarer Beweis ist, dass der Mensch nicht nachvollziehen kann und nicht glauben kann, dass er sich selbst erschaffen hat. Er kann nicht glauben, dass es eine Bewegung gibt, es sei denn, jemand hat diese Bewegung angestoßen. Er kann nicht glauben, dass es ein Haus gibt, ohne dass jemand dieses Haus gebaut hat. Er kann nicht glauben, dass eine Pflanze nach Plan wächst, ohne dass es einen Plan gibt. Und so weiter und so fort. Das ist der Verstand. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim die Ayah herabgesandt. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Das ist Surat At-Tur, Vers 35. Bist du selbst erschaffen? Hast du dich selbst erschaffen? Geht nicht. Kein Mensch kann, war ja nichts. Also kann er sich nicht selbst erschaffen haben. Und hat der Mensch andere erschaffen? Kein Mensch kann sagen, dass er einen anderen Menschen erschaffen hat. Also bleibt nur übrig, dass es jemand anderes gibt, der den Menschen erschaffen hat. Der Verstandesbeweis ist auch sehr einfach nachzuvollziehen. Und nur jemand, der überheblich ist und der einen Ausweg sucht, leugnet diese Angelegenheit. Drittens haben wir gesagt, die Offenbarung. Die Offenbarung, damit meinen wir in erster Linie die von Allah subhanahu wa ta'ala offenbarten Bücher. Denn die Bücher wie der Koran. Der Koran ist vorhanden. Der Koran ist da. Er ist hier in 604 Seiten geschrieben. Beginnt mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim und endet mit An-Nas. Diese Worte, es gibt keine Worte, ohne dass jemand Worte gesprochen hat. Es gibt kein Buch, ohne dass jemand das Buch geschrieben hat. Also dieses Buch muss irgendwo herkommen. Egal was du sagst, es kann nicht von dem Nichts, aus dem Nichts kommen. Das Buch muss irgendwo hergekommen sein. Sagt mir jetzt nicht aus der Druckerei. Okay? Also das Buch muss irgendeinen Ursprung haben. Und deswegen, wenn jemand, es gibt niemanden, das ist eine Tatsache, der den Anspruch erhebt, dieses Buch geschrieben zu haben. Es gibt niemanden, der sagt, der Koran ist mein Wort. Gibt es nicht. Weil dem würden wir sofort sagen, gib uns noch einen weiteren Koran. Und er wird dazu nicht imstande sein und schon wissen wir, dass er gelogen hat. Tayyib. Es gibt nur Leute, die gesagt haben, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn geschrieben. Oder es gibt Leute, die gesagt haben, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn diktiert bekommen. Fangen wir mit der zweiten an. Die zweite hat ihn diktiert bekommen. Ja, wo ist derjenige, der das behauptet hat? Also auch hier schiebst du jemandem wieder was in die Schuhe, das er selbst nicht behauptet. Also kein schriftlicher Lehrer von den Christen oder Juden hat selbst behauptet, dass er derjenige ist, der das gemacht hat. Und wenn, wo ist sein Beweis dafür? Zweitens, wenn er das gemacht hat, warum hat er dann nicht auch die ganzen Fehler mitdiktiert, die sich in der heutigen Bibel befinden? Warum hat er nur diese Stellen? Drittens, wann haben sie sich denn getroffen, um dieses ganze Buch zu schreiben? Viertens, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Situation war, wo er gefragt worden ist, und dann bekommt er in dem Moment die Offenbarung und spricht in dem Moment den Koran, wo ist dann dieser andere christliche Mensch gewesen, der ihm das diktiert hat? Und so weiter und so fort. Also das heißt, die Sache ist unrealistisch, entspricht nicht der Wahrheit, entspricht nicht der Aussage eines Forschers, der objektiv forscht. Und wenn jemand behauptet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst hätte diese Worte geschrieben, dann fragen wir ihn, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte nicht lesen und nicht schreiben. Wer ist derjenige, der ihm das Lesen und Schreiben plötzlich beigebracht hat, ohne dass er es mitbekommen hat? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr wisst, liebe Geschwister, er war nicht nur mit einer Frau verheiratet. Nicht nur mit zwei, nicht nur drei, nicht nur vier, nicht nur fünf, nicht nur sechs, nicht nur sieben, nicht nur acht, sondern mit neun Frauen gleichzeitig verheiratet. Und er hat auch Kinder gehabt, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat noch ein Leben gehabt in der Gesellschaft. Das heißt, sein Leben war von A bis Z unter Beobachtung. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dass er sich zurückzieht und keiner kriegt das mit und schreibt ein Buch von 604 Seiten und lernt es noch zwischendurch auswendig und trägt es den Leuten auch noch vor. Das heißt also, wenn jemand eine Behauptung aufstellt, muss sie auch irgendwie Hand und Fuß haben. Das gilt nur für den Koran und für die Menschen damals, auch der Tora, Injil. Stellt euch vor, ihr seid unter den Kindern Israels. Und der Prophet und der Gesandte Allahs Musa sallallahu alaihi wasallam geht zum Berg At-Tur und kehrt zurück mit einer Tafel, eingraviert darin die Gebote Allahs subhanahu wa ta'ala. Die hat er nicht selbst eingraviert. Der Zeit, und das kann er auch nicht, und woher soll er die Worte haben, die er eingraviert? Insofern sind das alles, ist die Existenz der Schriften, an sich, sind ein Beweis für Allah subhanahu wa ta'ala. Wie wir gesagt haben, es gibt kein Wort, ohne dass jemand dieses Wort gesprochen hat. Und die vierte Art von Beweis, haben wir gesagt, ist die Empirie. Die Empirie, damit meint man alles, was man messen kann. Also alles, was man messen kann, zum Beispiel mit seinen Augen sehen kann, mit seinen Ohren hören kann, mit seinen Augen fühlen kann und so weiter. Alles Messbare. Und zu diesen Dingen gehören mindestens die folgenden zwei. Nummer eins, Ad-Dua. Die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet des gläubigen Menschen erhört, ist Beweis für seine Existenz. wenn jemand Dua macht und Allah subhanahu wa ta'ala erhört einem dieses Gebet, dann weiß er, dass es ihn gibt, subhanahu wa ta'ala. Und jeder gläubige Mensch macht diese Erfahrung in seinem Leben, nicht einmal, sondern mehrmals, denn er betet zu Allah subhanahu wa ta'ala ständig und er sieht ständig, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Gebete erhört. Eines der deutlichsten Zeichen, du sagst pro Tag 17 Mal, ihdina as-sirata al-mustaqim, das heißt, du sagst, oh Allah, leite mich auf den geraden Weg oder festige mich auf dem geraden Weg, lass mich recht geleitet sein und du bist immer noch Muslim. Gestern bist du Muslim, heute bist du Muslim, morgen inshallah bist du auch Muslim, inshallah wirst du auch als Muslim sterben. Das ist ein Beweis für die Rechtleitung Allahs subhanahu wa ta'ala. Damals kam einmal war der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der Kanzel, auf dem Minbar. Und dann hat er eine Rede gehalten, das war freitags, also Freitagspredigt gehalten. Und dann, es war gerade eine Dürrezeit. Weil es sehr wenig Wasser gab, sind die Pflanzen schon am Kaputtgehen gewesen und die Tiere auch am Aussterben gewesen. Und dann ist ein Beduine in die Moschee gekommen und gelaufen, bis er vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam stand. Und dann hat er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat ihn darum gebeten, dass er Allah um Regen bitten soll. Und dann hat er um Regen gebeten. Und sofort hat es angefangen zu regnen. Und der Hadith ist von Anas radiallahu anhu. Er sagt, zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam traf die Medinenser eine Dürrezeit. Als er uns an einem Freitag die Predigt hielt, stand ein Mann auf und sagte, O Gesandter Allahs, die Pferde und Schafe sind zugrunde gegangen. So bitte Allah darum, dass er uns Regen sendet. Daraufhin hob er seine Hände sallallahu alaihi wasallam und bat Allah. Anas sagt, der Himmel war glasklar. Also es gab keine einzige Wolke am Himmel. Dann kam ein Wind, der wiederum Wolken mit sich brachte. Diese versammelten sich und daraufhin sandte der Himmel Wasser in Strömen. Wir sind dann durch die Pfützen hindurch, bis wir nach Hause kamen. Es regnete dann bis zum nächsten Freitag. Eine Woche lang in Medina ununterbrochen. Das ist wirklich ein Wunder, weil wer Saudi-Arabien kennt heutzutage, weiß, dass es nicht viel regnet dort. Er sagt, es regnete dann hindurch bis zum nächsten Freitag. Dann sagt einer, dann stand derselbe Mann wieder auf. Oder ein anderer, der Überlieferer war sich nicht sicher, ob es der gleiche war oder derselbe Mann, und sagte, O Gesandter Allahs, unsere Häuser sind zerstört worden. Bitte Allah, dass er den Regen anhält. Da lächelte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Allah, um uns herum und nicht auf uns. Anas sagt, ich schaute dann zu den Wolken und sah, wie sie auseinandergingen und sich um die Stadt verteilten, als ob sie ein Kranz wären. Dieser Hadith ist überliefert in allen 6 Büchern, außer bei Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Wie gesagt, Dua und die zweite Sache ist Wunder. Mu'jizat. Und diesen Fall des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dem Dua kannst du packen in die Kategorie Mu'jiza, kannst du packen in die Kategorie Dua, aber besser passt in die Kategorie Dua, denn das war keine, es ist vielleicht nicht ein Mu'jiza im eigentlichen Sinne, aber es gab Mu'jizat, Wunder zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zum Beispiel hat er sallallahu alaihi wasallam einmal seine Hände in ein Trinkgefäß getaucht und dann ist das Wasser zwischen seinen Fingern hervorgequollen und leer geworden und alle Leute haben davon getrunken und Wudu gemacht von diesem Wasser sallallahu alaihi wasallam. Und davon gab es viele des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber natürlich das größte Wunder und das beständigste Wunder und das bleibende Wunder ist zweifellos Al-Quran Al-Karim, den wir bis heute lesen und der absolut unnachahmlich ist. Das sind alles, wie gesagt, verschiedene Beweise für die Existenz Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand dich fragt, du sagst, hast du jetzt mehrere Möglichkeiten, ihm diese Frage zu beantworten. Gehen wir weiter. Er sagt, dass du an Allah glaubst, an seine Engel. An seine Engel, auf Arabisch Malaika, das ist der Plural von Malak, nicht zu verwechseln mit dem Wort Malik. Das Wort Malik auf Arabisch bedeutet König. Das Wort Malak bedeutet auf Arabisch Engel. Was bedeutet es, oder was sind Engel? Engel sind unsichtbare Geschöpfe Allahs, subhanahu wa ta'ala, also auch eine Schöpfung Allahs. Sie sind Diener Allahs. Sie sind Diener, die keinen Anteil an der Herrschaft haben, an der Rububiyya. Sie haben auch keinen Anteil an der Göttlichkeit. Sie haben keine Eigenschaften Allahs. Sie haben auch keine Anteil an der Göttlichkeit, das heißt, sie verdienen es nicht, angebetet zu werden. Und sie dürfen auch nicht angebetet werden. Sie sind Geschöpfe, die aus Licht erschaffen worden sind. Wir sind aus Erde erschaffen, sind aus Licht erschaffen, die Dschinn sind aus dem Feuer erschaffen. Sie haben unterschiedliche Aufgaben. Sie haben unterschiedliche Namen. Ihre Anzahl ist unbeschreiblich groß. Und sie besitzen Flügel mindestens zwei und nach oben hin, nur Allah weiß, was die Grenze ist. Was bedeutet es, an die Engel zu glauben? An die Engel zu glauben, bedeutet in erster Linie, an ihre Existenz zu glauben, dass es sie wirklich gibt und dass es nicht irgendwie etwas ist, für etwas, was man nicht nachvollziehen kann. Also das heißt etwas, was metaphorisch gemeint ist. Nein, die Engel sind wirkliche Geschöpfe Allahs und sie sind wirklich existent und sie befinden sich tatsächlich unter uns, jetzt im Augenblick, wo wir zusammen sind. Zweitens, dass man an diejenigen glaubt, die namentlich erwähnt worden sind und an alle anderen allgemein glaubt, dass es sie gibt und dass sie, wie gesagt, bestimmte Aufgaben haben und dass sie bestimmte Eigenschaften erfüllen, wie Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt haben. Zu denjenigen Engeln, die wir namentlich oder besser gesagt persönlich oder wie man es auch ausdrücken kann, die uns beschrieben worden sind, ist an allen voraus natürlich der Engel Gabriel a.s. auf Arabisch Jibril oder Jibril oder Jibrail oder Jibrail. Dieser Engel, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, als Engel der Offenbarung, das heißt, er ist derjenige, der die Taurah zu Moses offenbart hat und er ist derjenige, der Al-Injil zu Isa offenbart hat. Und er ist hier den Koran zu Muhammad s.a.w. Dann der Engel Michael, auf Arabisch Mikael oder Mikael oder Mikael. Dieser Engel, möge Allah mit ihm auch zufrieden sein und ihm Segen und Heil schenken. Er ist derjenige, der mit dem Regen beauftragt ist. Und der Engel Israfil, das ist der Engel, der ins Horn blasen wird. Und der Todesengel, dessen Namen der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns nicht mitgeteilt hat. Es wird überliefert in den Israeliat, dass er Azrael heißt. Und deswegen darf man den Begriff benutzen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Hadithu an Bani Israel wa la haraj. Er sagte, erzählt euch über die Kinder Israels, es ist keine Sünde. Und der Name ist im Koran Sunna weder bestätigt noch abgelehnt worden. Insofern darf man solche Namen verwenden. Malik, der Wächter der Hölle. Dann hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Engel mitgeteilt, die beauftragt worden sind, zu den Embryonen zu gehen, nach dem 120. Tag, um die Seele einzuhauchen und um festzulegen, ob dieser Mensch ein rechtschaffener, ein glückseliger sein wird oder ein unglückseliger sein wird und welchen Rizq er bekommen wird und wie lange er leben wird, diese vier bekannten Dinge aus dem Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Dann haben wir mitgeteilt bekommen von zwei Engeln, die zum Grabe des Menschen kommen werden, nachdem er gestorben ist, und zwar Munkar und Nakir. Munkar und Nakir, beides bedeutet so viel wie unbekannt. Unbekannt und unbekannt. Gemeint ist eben dem Verstorbenen unbekannt, weil er diese Engel nicht kennt oder ihn nie gesehen hat, besser gesagt. Dann gibt es Engel, von denen der Prophet uns mitgeteilt hat, sallallahu alaihi wasallam, die an der Tür der Moschee sind, am Freitag, vor der Predigt, und die aufschreiben, wer die Moschee betritt. Und sobald der Imam die Kanzel besteigt, hören sie auf, aufzuschreiben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Muslim in die Moschee kommt, so früh er kann. Dann hat uns der Prophet mitgeteilt, sallallahu alaihi wasallam, von Engeln, die solche Sitzungen, in der wir uns jetzt gerade befinden, aufsuchen. Und die Anwesenheit von Engeln ist ein Beweis für die Barmherzigkeit Allahs und die Zufriedenheit Allahs mit solchen Sitzungen. Na, all dies, und vielleicht gibt es noch mehr. Wallahu a'lam. Dann, was bedeutet es noch, an die Engel zu glauben? Wir haben gesagt, erstmal an die Existenz und dann an diejenigen zu glauben, die namentlich erwähnt wurden, und den Rest allgemein. Und dann drittens, an ihre Eigenschaften zu glauben, eben, dass sie Flügel haben, dass sie einen Körper haben, dass sie menschliche Gestalt mit der Erlaubnis Allahs annehmen können, wie zum Beispiel die Engel, die gekommen sind zu Ibrahim a.s., um ihm die Botschaft zu überbringen, dass das Volk von Lot a.s. ausgelöscht werden wird, weil sie waren ein Volk, das Gott bewahre, homosexuell war. Das heißt, sie haben das gleiche Geschlecht aufgesucht, aber Allah uns davor bewahren, und haben sich von ihrer Fitra entfernt. Und deswegen, als dann der Prophet Lot zu ihnen kam und sie zum Islam aufrief und zur Unterlassung dieser Sünde, haben sie Lot a.s. der Lüge bezichtigt, und sie haben ihn geleugnet als einen Propheten, und sie waren dadurch ungläubig, und so kam der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala und hat dieses gesamte Volk vernichtet. Möge Allah uns davor bewahren. Das ist ein Beweis dafür, dass die Engel, wie gesagt, in Gestalt eines Menschen kommen können. Und auch natürlich der Hadith von Umar ibn Khattab, wie wir vorhin erwähnt haben. Und viertens, dass man auch glaubt an das, was die Engel an Taten vollbringen. Wie zum Beispiel den Tasbih. Das heißt, sie lobpreisen Allah, sie beten zu Allah, sie machen Dua zu Allah, Tag und Nacht, ohne müde zu werden, ohne überdrüssig zu werden. Welchen Nutzen haben wir vom Glauben an die Engel? Wir haben vom Nutzen sicherlich vieles. Erstens, unser Iman ist dadurch gültig, weil wir müssen 6 Säulen mindestens erfüllen. Zweitens, unser Iman ist nicht nur gültig, sondern unser Iman ist dadurch stark. Je mehr wir daran glauben, je mehr Engel wir kennen, desto stärker wird unser Iman automatischerweise. Drittens, der Glaube an die Engel weist auf die Gewaltigkeit und die Macht Allah subhanahu wa ta'ala hin. Allah azza wa jal ist imstande, Geschöpfe zu erschaffen, die er dirigiert, wie er will. Er befiehlt ihnen zu machen, also die Engel sind Geschöpfe, sind teilweise so groß, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Aber trotzdem, sie unterliegen dem Befehl Allahs subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Und dann viertens noch die Dankbarkeit Allah gegenüber subhanahu wa ta'ala. Nämlich, dass er Geschöpfe erschaffen hat, die für uns unsere Taten, die guten Taten aufschreiben, sodass wir sie nicht selbst zählen müssen oder vielleicht vergessen. Die für uns beten. Allah weiß, wie viel Schaden, wie viele Krankheiten, wie viel Übel er von uns abgewandt hat, nicht durch dein Gebet, sondern durch das Gebet der Engel. Und ebenfalls, sie bezeugen für uns, deswegen sind wir dankbar Allah, sie bezeugen für uns unsere Taten, und sie beschützen uns. Sie beschützen uns, zweifellos, wie uns auch das der Koran, die Sunna mitgeteilt haben. Tayyib, das war so viel zum Glauben an die Engel. Dann der Glaube an die Bücher. Al-Kutub. Al-Kutub ist der Plural von Kitab. Und das Wort Kitab, ursprünglich gesehen, Kataba, bedeutet auf Arabisch Jama'a, versammeln. Ein Buch ist nämlich eine Ansammlung von verschiedenen Kapiteln, von verschiedenen Worten, von verschiedenen Buchstaben. Und damit ist eben die Schriften Allahs subhanahu wa ta'ala gemeint. Die von Allah subhanahu wa ta'ala offenbarten Schriften. Also wir verstehen unter dem Iman an die Kutub von Allah, der Glaube an die Schriften, die Allah zur Rechtleitung der Schöpfung herabgesandt hat. Das heißt, die Bücher sind für uns eine Anleitung, wie wir in diesem Leben zu verfahren haben, damit wir Allahs Zufriedenheit erlangen, damit wir ins Paradies kommen. Diese Bücher geben uns einen Sinn. Wir wissen, warum wir auf dieser Welt sind. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, welche Aufgaben wir haben. Und wir wissen, wo wir hingehen werden, wenn wir gestorben sind. Alhamdulillah. Eine riesige Barmherzigkeit, die man nur kennt, wenn man vorher im Kufr gelebt hat und später den Islam angenommen hat. Was bedeutet es, an die Bücher Allahs subhanahu wa ta'ala zu glauben? Es bedeutet, erstens einmal, zu glauben, dass sie wirklich von Allah kommen. Nicht von Jibril, nicht von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht von jemand anders. Die kommen wirklich von Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, dass wir an diejenigen glauben, die namentlich erwähnt worden sind. Welche Bücher sind namentlich erwähnt worden? Der Koran an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Injil an Isa, das Evangelium, Al-Tawrah, die Tora zum Musa alaihi wasallam, Al-Zabur, Psalmen an Dawud alaihi wasallam und die Suhuf von Ibrahim, das heißt die Schriftblätter, die Abraham bekommen hat, alaihi wasallam, und sollten die Suhuf von Musa, das heißt der in Surat al-A'la Suhuf Ibrahim und Musa, sollten sie die gleichen sein wie Al-Tawrah, dann ist es kein neues Werk, oder sollten sie etwas anderes sein, dann ist es ein anderes zusätzliches Werk. Dann bedeutet es zu glauben, dass alles, was in diesen Büchern steht, wahr ist. Sobald also jemand glaubt, dass ein Teil dieser Bücher nicht der Wahrheit entspricht, glaubt er nicht an diese Bücher. Sobald er glaubt, und für den Koran Karim gilt natürlich ganz speziell, dass der Mensch, sobald er auch nur einen einzigen Buchstaben davon leugnet und sagt, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Buchstabe wirklich von Allah kommt, dann ist er in diesem Moment kein gläubiger Mensch, ein Kafir. Und er verlässt dadurch die Glaubensgemeinschaft. Denn es ist nicht vorstellbar, dass man einen Teil des Koran glaubt und an den anderen Teil nicht glaubt. Und das ist auch logisch ganz einfach nachvollziehbar, denn der Koran Karim wurde als Ganzes überliefert. Von Generation zu Generation. Und es gibt keinen logischen Beweis oder logischen Grund dafür, keine Rechtfertigung, an einen Teil dessen zu glauben, was man bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückführen kann und den anderen Teil nicht. Als würde man ihm sagen, sallallahu alaihi wasallam, dieses Wort, was du über Allah übermittelst, das glaube ich. Das andere Wort glaube ich dir nicht. Das ist gerade so, als würde man an nichts sagen glauben, denn entweder du glaubst, dass er ein vertrauenswürdiger Prophet ist, oder du glaubst eben nicht daran. Im ersten Fall akzeptierst du alles, was er sagt, im zweiten Fall glaubst du an nichts von dem, was er sagt. Also noch einmal, dass wir alles für wahr halten, was drin steht. Gemeint natürlich alles, was uns auch authentisch überliefert worden ist. Das heißt, der gesamte Koran Karim. Aber was die anderen Bücher angeht, so wissen wir nicht mehr, was davon von Allah ist und was davon nicht mehr von Allah ist. Deswegen, der gläubige Mensch, wenn er zum Beispiel ein Zitat hört über den Propheten Isa a.s. oder andere, dann, wenn dieses Zitat nicht klar der islamischen Aqida widerspricht, dann verwirft er das nicht. Sondern er sagt, er nimmt es als eine schöne Weisheit an. Und er leugnet es nicht. Das heißt, er sagt nicht, ich glaube nicht daran. Und er sagt auch nicht, ich glaube daran. Er kann nicht sagen, ich glaube daran, weil er ja keinen authentischen Isnad dafür hat. Er kann aber auch nicht sagen, ich glaube nicht daran, weil es könnte ja sein, dass es doch von Isa ist, a.s. Insofern hält der gläubige Mensch sich, was solche Sachen angeht, zurück und geht davon mal sicher. Aber wenn irgendwo vorkommt, dass Jesus, a.s. angeblich sagen soll, dass er der dritte von dreien ist oder Sohn Gottes ist oder was ähnliches, dann natürlich wir sagen, dass es Kufr und wir glauben auf keinen Fall daran und wir leugnen das und wir bestreiten vehement, dass Jesus a.s. das jemals gesagt hat. Viertens, was bedeutet es, an die Schriften zu glauben, danach zu handeln? Und fünftens, es bedeutet nicht nur den Inhalt zu akzeptieren, das heißt ihn für wahr zu halten, sondern auch, dass wir uns damit zufrieden geben. Und das ist auch sehr wichtig. Es kann sein, dass jemand sagt, ich glaube fest daran, dass alles, was im Koran ist, von Allah kommt. Aber, ehrlich gesagt, ich finde das Gesetz so und so, das hätte anders sein sollen. Wenn ein Mensch sowas sagt, dann er glaubt nicht wirklich, dass es von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Welchen Nutzen haben wir vom Glauben an die Bücher? Zweifellos, unsere Liebe wird zu Allah gestärkt, weil er sich um seine Geschöpfe sorgt. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht, wie manche Philosophen glauben, die Schöpfung geschaffen und dann die Schöpfung im Stich gelassen, sondern er hat uns subhanahu wa ta'ala erschaffen und uns dann auch ein Buch gegeben, an dem wir uns orientieren können, damit wir wissen, wie wir beten, damit wir wissen, wie wir fasten, damit wir wissen, wie wir unsere Seele läutern und reinigen, damit wir wissen, wie wir zufrieden sind. Der gläubige Mensch ist zufrieden. Oder erklärt ihr mir bitte, wie soll man logisch nachvollziehen, dass ein Mensch absichtlich nicht isst und nicht trinkt, von morgens bis abends, von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang, und er ist dabei zufrieden. Allahu Akbar. Er hat ein glückliches Gefühl, dass er am Fasten ist. Und wenn jemand dir jetzt eine Dattel in den Mund stecken würde, gegen deinen Willen, und du würdest ihn runterschlucken, du würdest das Gefühl haben, du hast gesündigt, obwohl du nicht gesündigt hast. Und du würdest das Gefühl haben, dass du das Schlechtes gemacht hast und du wärst unzufrieden. Wie kann man das wissen? Dass deine Seele so funktioniert, wie kannst du das wissen? Das kannst du gar nicht wissen. Es sei denn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir das vorgemacht. Der Glaube an die Bücher, der Nutzen davon ist, dass wir gleichzeitig an die Weisheit Allahs subhanahu wa ta'ala glauben. Weil jedes Volk eine Scharia bekommen hat, das für sie am besten und am nützlichsten ist. Einer der besten Propheten aus dem Glauben an den Koran zum Beispiel oder an die Bücher Allahs allgemein, aber für uns gilt halt der Koran, ist, dass man durch den Koran mit dem Zikr beschäftigt ist. Subhanallah. Der Mensch, yani, gerade im Monat Ramadan, liebe Geschwister, der Mensch soll viel Koran lesen, oder nicht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dem Jibril den Koran jeden Ramadan einmal ganz vorgetragen. Daher kommt die Sunna, warum wir im Ramadan den Koran auch ganz lesen müssen. Und das heißt, der Koran Karim lässt dich beschäftigen, er beschäftigt dich mit dem Dhikr, er beschäftigt dich mit deinem Glauben, er beschäftigt dich mit allem, was dich Allah näher bringt. Und vielleicht noch ein vierter Nutzen, die Nutzen sind natürlich unzählig, es sind nur jetzt ein paar aufgezählt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und zwar, der Glaube an die Bücher Allahs ist ein Maßstab für den Menschen, um den Iman zu schätzen. Das heißt, du willst wissen, wie stark ist dein Iman, lies den Koran, guck nach, wie sehr du dich daran hältst. Lies eine Aya und guck, wie dein Herz sich dadurch in Bewegung gesetzt wird. Du liest was über das Paradies. Hast du das Gefühl, du freust dich auf diesen Paradiesgarten? Du liest etwas über die Hölle. Bewegt sich dein Herz und du hast Angst und Furcht vor dieser Hölle? Das ist ein Maßstab. Wenn du andere Menschen siehst, wie sehr halten sie sich an den Koran Karim? Geht er wirklich, sobald er in einer Sitzung ist, in der gesündigt wird, verlässt er die Sitzung, geht weg? Denn du weißt, der Mensch hat Iman. Und so weiter und so fort. طيب. Dann machen wir noch, inshallah ta'ala, seid ihr müde? طيب, dann machen wir noch den letzten Punkt, inshallah ta'ala, für heute. Und zwar geht es um den Iman an die Gesandten Allahs. Wir haben natürlich schon über die Sache mit Rasul, unterschiedlichen Rasul und Nabi gesprochen, ja, mehrmals. Und das lassen wir jetzt mal aus, weil darüber haben wir schon gesprochen. Aber wir sagen, der Iman an die Rasul. Was meinen wir mit Rasul? Erstmal, wir meinen mit Rasul Menschen, auserwählte Menschen, von Gott auserwählte Menschen, die er zu anderen Menschen mit Wahi gesandt hat, damit er sie zum Islam einlädt. Okay? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Menschen auserwählt. Das sind die Propheten und die Rasul, die Nabi und die Rasul. Und er hat ihnen Wahi eingegeben. Dieser Wahi bedeutet, wie wir gesagt haben, ist eine schnelle und verborgene Art der Informationsübermittlung. Und ihre Aufgabe ist es, wie jeder andere Gesandte und jeder andere Botschafter, diesen Wahi den Menschen zu übermitteln. Und der erste von ihnen war der erste Rasul war Nuh und der erste Nabi war Adam, richtig, ja. Der erste Rasul war, und der letzte Nabi und Rasul ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet es, an sie zu glauben? Natürlich allgemein gesehen bedeutet es, an alles zu glauben, was Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam über sie berichtet haben. Aber im Detail dazu gehört, ganz wichtig, sie haben keinen Anteil an der Göttlichkeit. Sie haben keinen Anteil an der Göttlichkeit. Das heißt, sie können nicht alles hören, sie können nicht alles sehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein normaler Mensch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst sagte, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, ich bin genauso ein Mensch wie ihr. Ich vergesse genauso wie ihr vergesst. Und sollte ich vergessen, dann erinnert mich. Natürlich hier, damit wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch ordnungsgemäß in Ehren halten, vergessen, es gibt verschiedene Gründe, warum man vergisst. Es gibt einen Grund zu vergessen, ist, weil ein Mensch natürlicherweise Informationen wiederholen muss, damit sie immer in seinem Bewusstsein bleibt. Das ist das menschliche Vergessen, das jeder Mensch hat. Jeder Mensch vergisst nach einer Zeit, wenn eine Sache nicht immer wieder wiederholt. Aber eine andere Art zu vergessen ist, und das ist, was wir ausschließen wollen beim Propheten, ist das Vergessen aufgrund von Sünden. Das Vergessen aufgrund von Sünden. Das ist natürlich in Bezug auf den Propheten ungültig. Wenn wir sagen, oder besser gesagt, wenn er selbst gesagt hat, dass er ein Mensch ist, so wie wir auch, dann folgt daraus, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus einem Vater und einer Mutter, aus einem Samen und einer Eizelle entstanden ist, sallallahu alaihi wasallam, und dass er nicht etwa Licht ist, das auf der Erde umhergewandelt ist, und dass er auch einen normalen Schatten hatte, wie der andere Mensch auch einen Schatten hatte, wenn er gelaufen ist, dass er sallallahu alaihi wasallam krank geworden ist, dass er sallallahu alaihi wasallam Hunger gehabt hat, Durst gehabt hat, Sorgen gehabt hat und so weiter und so fort, dass er das Verborgene nicht kannte, außer was Allah ihm eingegeben hat und so weiter und so fort. Es gehört zum Glauben an die Gesandten und speziell natürlich an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu glauben, dass alles, was sie gesagt haben, wahr ist. Alles. Denn das, was sie uns übermitteln, ist nichts anderes als eine Offenbarung Allahs. Wir vergessen nicht den Hadith, wo der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, mir ist der Koran gegeben worden und etwas, und noch etwas Gleiches dazu. Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'a. Zum Glauben an die Gesandten gehört es, an die namentlich erwähnten Gesandten zu glauben. Im Koran sind mindestens 25 Nabi erwähnt worden. Ich sage mindestens, weil es gibt ein paar darüber hinaus, über die es unterschiedliche Meinungen gibt, wie zum Beispiel Dhul-Qarnayn. Und dann ganz wichtig, zum Glauben an die Gesandten gehört, dass wir gemäß dem handeln, was sie uns übermittelt haben. Das heißt, jedes Volk hat einen bestimmten Rasul zu sich geschickt bekommen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam stellt eine Ausnahme dar, weil er zu allen Menschen entsandt worden ist. Und es bedeutet hier, dass wir eben nach der Scharia handeln, die für uns relevant ist. Dazu gehört, das gehört zum Iman an den Propheten oder an den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, wenn heutzutage ein Mensch kommt und sagt, auch Isa war ein Prophet Allahs und ein Gesandter Allahs und ich halte mich an seine Gesetzgebung, dann sagen wir, du hast weder an Isa geglaubt, noch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn an sie zu glauben bedeutet, an das zu glauben, an die Scharia zu glauben, die sie offenbart bekommen haben. Welchen Nutzen haben wir vom Glauben an die Gesandten Allahs? Unter anderem wieder die Liebe zu Allah wird gestärkt. Denn dadurch, dass es Gesandte gibt, es zeigt sich, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Geschöpfe liebt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sich um seine Geschöpfe kümmert und dass er seine Geschöpfe nicht im Stich gelassen hat, nachdem er sie erschaffen hat. Und sogar hat er subhanahu wa ta'ala, wie es in einer Überlieferung heißt, 124.000 Propheten geschickt und über 300 Gesandten zu den Menschen entsandt. Und das zeigt die große Fürsorge Allahs und Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala zu den Menschen. Wenn wir die Liebe zu Allah verspüren, dazu gehört auch die Dankbarkeit Allahs. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, wir besonders, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Gemeinschaft gemacht hat, zu der er den besten aller und edelsten aller gesandten Propheten entsandt hat. Das ist eine große Ni'ma. Wenn Allah wollte, hätte er dich auch zu einer anderen Zeit leben lassen. Und welchen Nutzen haben wir vom Glauben an die Gesandten Allahs? Einen sehr wichtigen Nutzen allgemein, dass sie eine Vorbildfunktion haben für uns. Wer glaubt daran, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein von Allah auserwählter Prophet ist und ein von Allah auserwählter Gesandter ist, er wird ihn sich zum Vorbild nehmen. Sowohl in seinem Charakter, als auch in seinen Aussagen, als auch in seinem Benehmen, als auch in seinem Gehen und Stehen, als auch in seinem Essen und Trinken und ganz besonders natürlich in seiner Art der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, euch Segen für eure Anwesenheit. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا